Familie, auf der du standst, die ist nicht von Bedeutung. Als Freiheitssoldaten sind wir alle gleich, das fehlt nur Mut und Leistung. Für Robert von Länder war nicht entstehen gleich, für Robert von Länder lohnt es sich wieder schreit. Für Robert von Länder war nicht entstehen gleich, für Robert von Länder lohnt es sich wieder zu sein. Gemeinsames Feind und in den Gesinnen Europas.